Die ausländischen Medien berichteten kürzlich über die revolutionären Tätigkeiten von Genossen Kim Jong-un. Die Nachrichtenagenturen TASS und Die Novosti von Russland, der Fernsehsender CNews, die Zeitung Statesman und die Indien-Asien-Nachrichtenagentur von Indien, der japanische Sender NHK, die Nachrichtenagentur Xinhua, der zentrale TV-Sender, der Hongkonger Satellitenfernsehsender Phoenix und die Internet-Homepages Huanchuwang, Dongbeiwang und Dongbei Xinwenwang von China, die britische Zeitung Daily Mail, die schweizerische Romating, die amerikanische Nachrichtenagentur UPI, die peruanische Zeitung El Comercio und die Internet-Homepages des nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Student Committees von Nigeria und des nationalen Soziologie Student Committees der Demokratischen Republik Kongo meldeten, dass Genosse Kim Jong-un die Verteidigungstruppe der Insel Zhangze und die heroische Verteidigungstruppe der Insel Bu am südlichen Ende der Meeresgewässer der Südwestfront inspiziert hatte. Die chinesische Nachrichtenagentur, die nepalesische Zeitung Arpan und die Internet-Homepages der nepalesischen Journalistengesellschaft für das Studium der Soziologie und Sungun-Politik und der nepalesisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft teilten mit, dass Kim Jong-un der Demonstration für gemeinsamen Angriff der drei Streitkräfte der koreanischen Volksarmee zum 85. Gründungstag der heroischen koreanischen Volksarmee beigewohnt hatte.